Erster wehe den stolzen Anführern Ephraims, die betrunken sind. Ihre Herrlichkeit ist wie eine welkende Blume auf dem fruchtbaren Hügel, wo die vom Wein berauschten leben. Zweiter, der Herr hat jemanden bereit, der stark und mächtig ist. Dieser wird sie wie ein Hagelsturm, ein starker Wind oder ein großer Wasserstrom zu Boden werfen. Dritter, dann wird die stolze Herrlichkeit der betrunkenen Anführer Ephraims mit Füßen getreten werden. Vierter, die welkende Blume, ihre prächtige Zierde auf dem fruchtbaren Hügel, wird sein wie eine frühe Feige. Wenn jemand sie sieht, isst er sie sofort, noch bevor er sie richtig in der Hand hält. Fünfter, an diesem Tag wird der Herr, der Allmächtige, für den Rest seines Volkes eine schöne Krone und einen prächtigen Kranz sein. Sechster, er wird den Richtern einen Sinn für Gerechtigkeit geben und den Kämpfern, die Angriffe am Tor abwehren, große Stärke. Siebter, aber auch diese hier sind betrunken vom Wein und taumeln vom starken Getränk. Priester und Propheten sind verwirrt vom Wein, so dass sie beim Sehen und Urteilen Fehler machen. Achter, denn alle Tische sind voll von Erbrochenem, es gibt keinen sauberen Platz mehr. Neunter, sie fragen, wem will er Wissen beibringen und wen mit seiner Botschaft unterrichten? Sollen wir wie kleine Kinder sein, die gerade von der Milch entwöhnt wurden? Zehnter, sie sagen, es ist immer nur Regel auf Regel, Schnur auf Schnur, ein bisschen hier, ein bisschen da. Elfter, doch der Herr wird zu diesem Volk mit stotternden Lippen und in einer fremden Sprache sprechen. Zwölfter, er hatte ihnen gesagt, hier ist die Ruhe, gib den Müden Erholung. Aber sie wollten nicht zuhören. Dreizehnter, deshalb wird das Wort des Herrn für sie so sein, wie sie es verspottet haben. Vierzehnter, hört deshalb das Wort des Herrn, ihr Spötter und Anführer dieses Volkes in Jerusalem. Fünfzehnter, ihr habt gesagt, wir haben einen Vertrag mit dem Tod geschlossen und ein Bündnis mit der Unterwelt gemacht. Wenn die große Katastrophe kommt, wird sie uns nicht treffen, weil wir Lügen zu unserem Schutz gemacht und uns in Betrug versteckt haben. Sechzehnter, deshalb sagt der Herr, Gott, ich habe in Zion einen Grundstein gelegt, einen geprüften und wertvollen Eckstein für ein festes Fundament. Wer darauf vertraut, wird nicht enttäuscht werden. Siebzehnter, ich werde Recht als Meschnur und Gerechtigkeit als Senkblei verwenden. Hagel wird euren Schutz aus Lügen zerstören und Wasser wird euer Versteck aus Betrug wegspülen. Achtzehnter, euer Vertrag mit dem Tod wird aufgehoben und euer Bündnis mit der Unterwelt wird nicht mehr gelten. Wenn die große Katastrophe kommt, werdet ihr von ihr vernichtet werden. Neunzehnter, jedes Mal, wenn die Katastrophe kommt, wird sie euch treffen. Sie wird jeden Morgen, Tag und Nacht kommen, und es wird schrecklich sein, diese Botschaft zu verstehen. Zwanzigster, denn das Bett wird zu kurz sein, um sich darauf auszustrecken, und die Decke zu schmal, um sich darin einzuwickeln. Einundzwanzigster, denn der Herr wird aufstehen wie am Berg Perazim und wüten wie im Tal von Gibeon, um sein Werk zu tun. Dieses Werk ist ungewöhnlich, und seine Aufgabe ist seltsam. 22. Macht deshalb keine Witze, damit eure Fesseln nicht noch fester werden. Denn ich habe vom Herrn, dem Allmächtigen, gehört, dass er die Zerstörung über die ganze Erde beschlossen hat. 23. Hört genau zu und achtet auf meine Worte. 24. Pflügt ein Bauer denn immer nur, um zu sehen, oder bearbeitet er seinen Acker ständig? 25. Nein, wenn er die Erde geebnet hat, sät er Dill und Kümmel. Er pflanzt Weizen, Gerste und Dinkel an den richtigen Stellen. 26. Sein Gott hat ihn gelehrt, wie er es richtig machen soll. 27. Dill wird nicht mit einem Dreschschlitten gedroschen und über Kümmel fährt man kein Wagenrad. Stattdessen wird Dill mit einem Stab und Kümmel mit einem Stock geschlagen. 28. Brotgetreide wird nicht zermahlen. Man drischt es nicht immer weiter und fährt auch nicht ständig mit dem Wagenrad oder Pferden darüber, damit es nicht zerstört wird. 29. Auch diese Weisheit kommt vom Herrn, dem Allmächtigen. Er hat wunderbare Pläne und großes Verständnis.